Kapitel 4, Übung A7. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Deutsch. Euch. Euro. Teuer. Deutschland. Unfreundlich. Kräutertee. Ich spreche Deutsch. Das Frühstück in deutschen Hotels ist teuer. Manchmal gibt es unfreundliches Personal. Wie viele Euro kostet ein Kräutertee? Auto. Auch. Kaufen. Frau. Weintrauben. Hast du auch ein Auto? Frau Krause kauft Weintrauben.